Die Fabriken und dem Leichtindustrieministerium der TVRK konzentrieren sich auf die Entwicklung der neuen Produkte. Laut Angaben wurden allein in diesem Jahr über 900 Haupt- und erweiterte Sorten im Ministerium neu entwickelt. Die Funktionäre und Arbeiter der Leichtindustriefabriken wie der Pyongyanger Textilfabrik Kim Jong-suk, des Strickwarenbetriebes Sungyo, der Pyongyanger Strumpffabrik, der Schuhfabriken Ryuwon und Pyongyang und der Lederschuhfabrik Wonsan bemühen sich um die Entwicklung der neuen Produkte aus einheimischen Rohstoffen und Materialien.